بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Es fragt ein Fragesteller nach einer Strafe, die hereinbrechen wird für die Ungläubigen, einer Strafe, die niemand abwehren kann. Von Allah, dem Besitzer der Aufstiegswege. Es steigen die Engel und der Geist zu ihm auf, an einem Tag, dessen Ausmaß 50.000 Jahre ist. Darum sei standhaft in schöner Geduld. Gewiss, sie sehen sie weit entfernt. Wir aber sehen sie nahe. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. Am Tag, da der Himmel wie siedendes Öl und die Berge wie gefärbte Wolle sein werden und kein warmherziger Freund seinen Freund irgendetwas fragt, obwohl sie ihrem Anblick ausgesetzt sein werden. Der Übeltäter hätte es gern, wenn er sich von der Strafe jenes Tages loskaufte, mit seinen Söhnen und seiner Gefährtin und seinem Bruder und seiner Familie, die ihn aufgenommen hat, und allen, die auf der Erde sind. Er wünscht, dies möge ihn hierauf retten. Keineswegs, es ist doch ein loderndes Feuer, das die Kopfhaut abzieht, das den rufen wird, wer den Rücken kehrt und sich abkehrt, Besitz zusammenträgt und dann in Behältern hortet. إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ. Gewiss, der Mensch ist als kleinmütig erschaffen. Wenn ihm Schlechtes widerfährt, ist er sehr mutlos. Und wenn ihm Gutes widerfährt, ist er ein stetiger Verweigerer. Außer den Betenden, denjenigen, die in ihrem Gebet beharrlich sind und die ein festgesetztes Recht an ihrem Besitz zugestehen, dem Bettler und dem Unbemittelten, und die den Tag des Gerichts für wahr halten, und diejenigen, die wegen der Strafe ihres Herrn besorgt sind. Denn gewiss, vor der Strafe ihres Herrn kann sich niemand sicher glauben. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. Und diejenigen, die ihre Scham hüten, außer gegenüber ihren Gattinnen oder was ihre rechte Hand an Sklavinnen besitzt, denn sie sind hierin nicht zu tadeln. Wer aber darüber hinaus etwas begehrt, das sind die Übertreter und diejenigen, die auf die ihnen anvertrauten Güter und ihre Verpflichtung Acht geben. Und diejenigen, die ihr Zeugnis in Aufrichtigkeit ablegen, und diejenigen, die ihr Gebet einhalten, jene werden sich in Gärten befinden und darin geehrt. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. Was ist mit denjenigen, die ungläubig sind, dass sie hastig auf dich zukommen, rechts und links in Gruppen aufgeteilt? Begehrt etwa jedermann von ihnen, in einen Garten der Wonne eingelassen zu werden? Keineswegs, wir haben sie doch aus dem erschaffen, was sie wissen. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Nein, ich schwöre beim Herrn der Osten und der Westen, wir haben fürwahr die Macht dazu, dass wir sie durch Bessere als sie austauschen, und niemand kann uns zuvorkommen. So lasse sie nur schweifende Gespräche führen und ihr Spiel treiben, bis sie ihrem Tag begegnen, der ihnen angedroht ist, dem Tag, da sie aus den Gräbern eilig herauskommen werden, als würden sie hastig zu einem aufgerichteten Opferstein laufen. Mit demütigen Blicken bedeckt mit Erniedrigung. Das ist der Tag, der ihnen immer wieder angedroht wurde.